Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen sogenannten Yes-Täter. Herr B. aus C. ist mit einem polnischen Führerschein bewaffnet und soll zu allem Yes und Amen sagen. Diesem Wahnsinn. Eine regelrechte Jeromanie ist ausgebrochen. Yes. Yes. Yes.